Christentum wurde auf Lehre, auf Dogmatik reduziert, auf eine satzhaft umschreibbare Lehre, ist eine Existenzform und wir können das weiterführen. Das ist ein personales, dialogisches Verhältnis. Kirche, was ist passiert? Die ganze Idee, Kirche, Idee und Wirklichkeit, ihre ganze Arbeit über Jahre geht schon dahin. Die arbeiten das aus an verschiedenen Punkten, immer wieder neu, namhafte Leute kommen dorthin und bearbeiten das. Wie weit das da verändert, wie weit sie an den Namen umfällt und Herr Marx das auch in München in der Nähe, das weiß ich nicht, aber jedenfalls diese Gedanken sind da und ich denke, dass sie darunter, dass das auch, dass sich das bahnbricht, dass da schon so eine Stelle ist, die auf das versucht aufzubrechen. Also da bin ich nicht so pessimistisch, das erfüllt mich sehr mit, wobei Eugen Wieser natürlich ein Mann ist, der den Morbus ganz besonders. Also ich stimme Ihnen zu, was ich Ihnen vorgetragen habe, ist im Übrigen nicht mein isoliertes Denken, sondern es hat erhebliche Anstöße, Rückbezüge, Hilfestellungen parallel in der heutigen theologischen Diskussion. Also das auf meine Person zu reduzieren, das wäre ein Missverständnis. Und wenn Sie den Kreis um Eugen Wieser meinen, dann könnte man auch verschiedene andere nennen. Der Klaus-Peter Jörns gehört dazu, zu diesem Kreis, ein evangelischer Theologe, der in einer ähnlichen Weise in seinen Büchern derartige Dinge vertritt. Es gehören gewiss auch viele katholische Theologen dazu, die es aber lieber nicht sagen, weil man auf diese Weise doch der ein oder anderen Problematik aus dem Weg gehen kann. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Inwieweit sich das im kirchlichen System entwickelt, das ist eine andere Frage. Da bin ich meinerseits sehr skeptisch, weil die katholische Kirche sich seit Pius dem 9. durch ganz bestimmte Definitionen gewissermaßen reformresistent gemacht hat. Und wirkliche Reformen, wenn sie denn erfolgen sollten, nicht so, wie das Zweite Vatikanum es gemeint hat, sondern wirkliche, umfassendere, tiefergreifende Reformen, die den verlorenen Anfang wieder aufnehmen, die sehe ich gewissermaßen dann an einen Systembruch gebunden, der aber wahrscheinlich nur erfolgt durch soziologische Vorgänge. Dorfabfall, andere Verhältnisse, wie sie sich entfalten. Ich habe diesen Vortrag, wenn Sie ihn lesen wollen, in einem kleinen Traktat Glaubensverlust dargestellt. Sie können den Zusammenhang dort näher hintergründet finden und einiges darüber hinaus, auch was was meine Perspektiven für eine Weiterentwicklung sind. Dann wird auch so gelesen. Das war fast gleich. So gelesen. Mittelamerika und Asien müssten viel mehr in unser Blickfeld kommen. Wir sind für uns doch praktisch nur am Rande irgendwo vorhanden. Ja, wobei man sagen muss, ich habe jetzt hier Gedankengänge, wie sie sich dort nicht so aufdrängend vorgetragen, wie das der europäischen Tradition und der europäischen kirchlichen Situation entspricht. Die Krise, die wir heute erleben, ist in Afrika jedenfalls heute noch nicht dran. Das mag mit einer bestimmten Zeitverzögerung sich auch ereignen, aber was von uns zwischen Polen und Irland derzeit tut, ist ein derartiger Traditionsbruch, dass er überhaupt nicht überschätzt werden kann. Sie sind, so wie ich Sie vor mir sehe, Eltern und Großeltern. Sie haben Kinder und Enkelkinder. Sie wissen selbst am besten, inwieweit Ihre Kinder und Enkelkinder in der Tradition des Glaubens, in dem Sie groß geworden sind, noch stehen oder sich davon verabschiedet haben. Oder dem keine Bedeutung herbeimessen. Ich habe erlebt, dass viele aus Ihrer Generation mir gelegentlich gesagt haben, sie hätten es nicht geschafft oder dass sie sich schuldig fühlen. Und ich habe dann immer geantwortet, es hat nicht an eurem guten Willen, an eurer Kraft, an diesem und jenem gemangelt. Es liegt daran, dass sich mit den Zeiten auch ein Mentalitätswandel ereignet, in der Emotionalität, Gefühl, Empfinden, Denken andere Wendungen nehmen. Und vieles, was in der tradierten Form des Glaubens, allein in der Art der Sprache vermittelt wird, greift gegenüber den nächsten Generationen gewissermaßen ins Leere. Und deswegen ist es so ungemein wichtig zu wissen, dass eine Glaubensvermittlung, wenn ich das Wort benutzen soll, nur gelingt für Menschen, die, das hat der evangelische Theologe Paul Tillichmann für einen Buchtitel in Anspruch genommen, die auf der Grenze leben, die von hier nach dort und von dort nach hier vermitteln können, die von zwei Seiten denken können und die das, was der eine nicht mehr packt, dem anderen auf der Gegenseite noch verdeutlichen können. Wir haben viel zu wenige Denker und Vermittler, die diese Leistung zustande bringen. Wenn wir das mehr hätten, im Schriftum, wie in der unmittelbaren Rede oder Unterrichtung, dann würde auch manches breiter aufgenommen, besprochen und vielleicht auch gelebt werden können. Ihr drei Damen hier, hier und Sie. Vielleicht, dass wir die drei Fragen mal jetzt zusammen hier gucken machen. Ja. Bei Ihrem Vortrag hätte ich immer nicken können. Weil für mich mein Gedankengut ist. Die große Schwierigkeit darin, dass eine Veränderung kommen könnte, sehe ich auch darin, dass wir sprechen ja immer vom Jesus, vom belebten Jesus, eigentlich von der Seele Jesus, die ja nicht vorkommt. Von der Seele Jesus. Die Schwierigkeit ist, wenn ich etwas lehre, und so müssen wir ja die Theologie verstehen, sie wird ja gelehrt. Wenn ich etwas lehre, die Seele als solches kann ich nicht lehren. Und ich denke mir, wenn es eine Veränderung gäbe, dann wäre die Theologie als solches, als Fakultät, nicht mehr notwendig. Sie hätte überhaupt gar keine Wissen mehr. Das Intellektuelle, was die Theologie für sich beansprucht, kann das nicht bringen, was im Grunde das Leben Jesu bringen würde, wenn wir es anders bringen würden. Also das heißt, die Theologie als solches steht für mich im Wege, um überhaupt zu dem Wesentlichen zu kommen. Ich muss direkt nein, ich muss sofort. Ich kann Ihnen nicht zustimmen. Das, was ich jetzt gemacht habe, ist ein Arbeitsprozess, der für mich mit 5 Jahrzehnten wirkliche Bemühung verbunden ist. Mit Studium, mit Kenntnissen, die viel breiter sind, als ich sie in einem Vortrag verraten kann, selbstverständlich. Ohne dieses theologisch-kritische Studium hätten wir den Jesus der Geschichte nie wieder wahrgenommen. Der muss wieder ausgegraben werden. Aber das ist doch nicht die intellektuelle Seite, das ist doch genau das, was Sie von Paulus sagen. Nein, das ist nicht falsch. Das ist mit Intellekt verbunden. Die, vor allen Dingen das Verdienst der evangelischen Kirche ist es gewesen, seit der Aufklärung eine bibelkritische Arbeit geleistet zu haben. Eine bibelkritische Arbeit, die unendliche Mühe, eine unglaubliche Akribie, einen erheblichen Scharfsinn, eine leidenschaftliche Anstrengung gefordert hat. Und da ohne hätten wir nur den hundertfach übermalten Jesus. Wir hätten den Jesus in seiner originären Kontur, von der Günther Bornkamm gesagt hat, wir wüssten ihn heute genauer zu beschreiben, als Paulus gewusst hätte. Wir wüssten nichts davon. Wir würden nur einen umschwärmten Jesus haben, in der Tradition der Jesusbilder, die wir zu Genüge hintereinander haben. Also das eine, was Sie von Seele erwarten, okay, aber ohne Intellekt, ohne gedankliche Arbeit, ohne Argumentation, ohne Begründung geht es auch nicht. Nur ein Satz danach zu, ist überhaupt nicht meine Unterstützung, ich bin evangelischer Theologe, aber die Meinung der David, die ich weiß nicht aus welchen Gefühlen heraus so fungiert, möchte ich nur mal einen Satz sagen, den ich vor kurzer Zeit gelesen habe und der mir einfach sehr gut gefallen hat. Das ist der römische Kaiser Marc Aurel. Der hat gesagt, im Laufe der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Diesen Satz muss man buchstabieren. Im Laufe der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Das finde ich für meinen Glauben, ich habe Theologie studiert und unterrichtet und gepredigt, das halte ich für ganz wichtig, der hilft mir. Und das ist ein römischer Philosoph, aber die Leute auch. Gut, jetzt ich habe noch ein paar. Sie sind erst dran oder ist die Frage schon weg? Nee, ich hatte direkt, als Sie schlossen, einen Namen in meinem Kopf, Eugen Grevermann, weil Sie sagten, es gäbe zu wenig in der offiziellen Liga. Und der ist ja nun leider auch nicht mehr in der katholischen Kirche. Sicher ist er da drin. Ist exkommuniziert. Exkommuniziert. Ja, also jetzt zählen Sie nicht auf, dass es noch andere Leute gibt. Nein. Selbstverständlich gibt es die. Die gibt es in einer größeren Zahl, als es die in der Vergangenheit gegeben hat. Das will ich auch nicht verneinen. Nee, ich wollte nur sagen, wie schade das ist, dass so jemand eben nicht mehr in dieser offiziellen Kirche ist. Und ich habe eben immer wieder den Eindruck, dass Jesus selbst gar nicht in dieser Kirche wäre. Ich wollte dazu beitragen, was Sie jetzt heute in Ihrem Vortrag uns versucht haben vorzutragen, ist im Grunde für mich nichts Neues. Diese Art der Veränderung einer theologischen Auffassung ist nichts Neues. Aber ich möchte dazu sagen, Sie haben ein sehr ideales Menschenbild. Ich weiß nicht, ob sich das aufrechterhalten lässt. Paulus hat ein anderes geschrieben. Und daraus hat er auch anders theologisch gewirkt. Er hat von einem, ist von einem nicht vollkommenen Menschen ausgegangen, von einem sündhaften Menschen, dem Vergebung zuteil werden muss. Und darauf, auf diesen Gedanken, baut sich die ganze Theologie auf. Und was würden Sie denn sagen, ist das Abendmahl eingesetzt worden von Paulus? Sind die Worte, die Jesus zum Abendmahl gesagt hat, von ihm oder nicht? Das frage ich Sie jetzt mal ernsthaft. Ja, wenn Sie das sehr auf den historischen Jesus abheben, wissen wir wirklich denn viel mehr als Paulus von dem historischen Jesus? Die Evangelienberichte sind keine Biografie des Jesus, was die Kindheitsgeschichte angeht. Wir wissen auch eigentlich nur was über seine Leidensgeschichte, die letzten 4 Jahre, dass er mal im Tempel war mit 12 Jahren. Die Kindheitsgeschichte ist ja ein Mythos. Und dann bleibt ja nur die Zeit von 3-4 Jahren vor seinem Tod. Die vielen Gleichnisse sind ja nicht unbedingt alle von Jesus erfunden. Sie stammen irgendwo aus einer Sammlung, die vorhanden war. Deshalb meine ich, kann man sich nicht nur auf den historischen Jesus, auf seine Lehre beschränken, weil wir darüber zu wenig wissen. Also, der historische Jesus ist uns bekannt. Aus Tatsache schon. In einem Bestand von Gleichnissen, in einem Bestand von gesammelten, verdichteten Sprüchen, die wir unter dem Begriff Bergpredigt fassen, ist uns bekannt durch ganz bestimmte Verhaltensweisen Menschen gegenüber und ist uns bekannt durch sein eigenes Schicksal. Sie sprechen auch von der Spruchsammlung auch. Ja. Und der Kuh, ja. Quelle Kuh und so weiter. Ja. Das ist ja nicht, ist das Original Jesus? Ja, also ich kann jetzt wirklich nicht die Dinge, die, entschuldigen Sie, aber die in einem Anfangsseminar erörtert werden, die kann ich jetzt nicht Schritt für Schritt mit Ihnen durchgehen. Natürlich ist das nicht Original Jesus. Die Spruchquelle hat 3 Dimensionen. Q1, Q2, Q3. Q1 ist durch Vergleiche und Begründungen, die ich jetzt nicht nachliefern kann, am ehesten das Original, das am meisten Original begründete Jesus-Material, das uns überliefert ist. Das ist ein Zufall, ich bin kein Theologe. Ja gut, dann müssen Sie mir aber auch mal was abnehmen. Ja, nein, unbedingt. Die Q-Quelle, das Q-Evangelium, hat 3 Schichten und die Schichtungen sind in den zeitlichen Abständen, sagen wir, zwischen 50 und 70 entstanden. Die Schicht 3 ging das Jahr 70 hin. Die hat erhebliche Veränderungen erfahren gegenüber der früheren Schicht. Aber wir haben keine bessere Möglichkeit als die Schicht Q1, um an den Originalton Jesu weitgehend nah heranzukommen. Und da gibt es, gerade die Q-Forschung hat in der Verbindung mit der jüngeren amerikanischen neutestamentlichen Theologie und in Deutschland mit Paul Hoffmann in Bamberg eine außerordentliche, überzeugende, nüchtern vorgelegte Resultat schon da erbracht. Ich rede nicht so, als wenn da kein Hintergrund wäre. Das habe ich mir gewünscht. Ich denke, das ist zu weit in der Tiefe. Sie hat eine andere Frage. Zu Ihrer Frage. Sie stellen mir natürlich eine Frage, über die ich den nächsten Vortrag halten kann. Ja, und ich kann Ihnen jetzt nicht, wie es sich gebühren würde, eine ausführliche Antwort geben. Ich sage erstens, das sogenannte letzte Abendmahl ist insofern falsch akzentuiert, wenn ich es von allen anderen Tischgemeinschaften Jesu, die er in der voraufgehenden Lebenspraxis gepflegt hat, abtrennen, als wenn das jetzt etwas ganz anderes wäre. Er hat seine Tischgemeinschaften in unterschiedlicher Weise geführt. Wir haben einen Reflex in verschiedenen Texten auf diese seine offene Tischpraxis hin. Die Exegese spricht jedenfalls in einer jüngeren Entwicklung sehr deutlich von der Praxis der offenen Tischgemeinschaft Jesu. Und das ist dann etwas, was einfach dazugehört, wenn ich vom Abendmahlsverständnis Jesu sprechen will. Erstens. Zweitens. Die Abendmahlstexte, so wie sie als sogenannte Einsetzungsworte uns vorgetragen werden, so wie Sie sie bei einem Gottesdienstbesuch vorgetragen hören, diese Abendmahlstexte werden als Berichte verstanden. Sie sind keine Berichte. Sie sind bereits liturgisch entstandene und verwendete Texte der frühen nachjesualischen Kirchenbildung oder Gemeindebildung. Und sie lassen auf das Abendmahl Jesu zurückblicken und verwenden dabei Begriffe eines bereits erfolgten Todes und einer Deutung dieses Todes, die mit der originalen Situation so einfach nicht verknüpft werden können. Also, wir schauen hier in den sogenannten Abendmahlstexten bereits in die frühe Praxis der Abendmahlstradition der ersten hellenistisch geprägten Gemeinde. Das ist schon mal eine andere Geschichte, die dazukommt. Das Problem besteht darin, dass die Tischgemeinschaft, die Tischpraxis Jesu in einer gewissen Weise den Lebensvorgängen seiner Zeit und seines eigenen Verhaltens entstammt und darin ihren Ort hatte. Wenn man daraus aber eine Stiftung macht, dann wird mit dem nächsten Schritt bereits diese ursprüngliche Situation kultisiert. Sie wird übertragen in eine kultische Gestalt hinein. Und in dieser Kultisierung gewinnt sie eine völlig andere Qualität. In der Art und Weise, wie das vor sich geht. Ich will Ihnen mal deutlich machen, vielleicht können Sie das dann überdenken. An einem Text, den ich bei Ernst Jünger gefunden habe. In Kröpkesgarten, ist ein Biergarten, in Kröpkesgarten, mir gegenüber, sitzt ein Gast bei einem halb geleerten Glas Bier. Er ruft den Kellner, bezahlt und geht dann, um ein Gespräch zu führen, in die Telefonzelle. Der Kellner räumt sein Glas ab. An diesem Platz setzt sich ein neuer Gast, der gleichfalls ein Bier bestellt. Er scheint in Eile, denn er bricht auf, nachdem er hastig die Hälfte getrunken hat. Inzwischen hat der Erste sein Gespräch beendet und kommt in den Garten zurück. Ich sehe ihn seinen Platz aufsuchen und behaglich die Neige leeren. Dann geht er gemächlich weg. Ich sah hier im Modell die blinde Zuversicht des Menschen, der einen Zustand fortlebt, nicht wissend, dass er sich inzwischen von Grund auf geändert hat. Das ist eine der großen menschlichen Lagen. Ich sah mit den Augen des Wissenden, wie hier bei dem Glas Bier das Eigentum sich unsichtbar vertauscht, so wechseln vielleicht auch die metaphysischen Gehalte unseres Lebens, aber wir führen es mechanisch fort. Ich will nicht sagen, ich hätte damit eine Beweisführung. Aber ich möchte wohl sagen, dass wir zwischen dem, was in der Jesuszeit geschah, und in dem, wie das dann später weitergeführt wird, mit dieser Beobachtung sehr wohl mal umgehen können. In einigen Punkten konnte ich Ihnen nicht folgen. Und zwar, ich mache lieber im Sitzen, aber ich versuche auch, dazu zu sprechen. Also in einigen Punkten konnte ich nicht folgen. Und zwar ist der erste Punkt ganz fundamental und vielleicht liege ich ja auch ganz falsch da drin. Und zwar geht das um die Glaubenserosion, die wir heute erleben. Das klingt für mich so, als wäre vor 50 und 100 Jahren das eigentlich noch viel besser gewesen und jetzt bröckelt das Ganze so. Also ich glaube, dass das, was man Religion nennt, vor 50 und 100 Jahren in viel größerem Maße in der Gesellschaft eine Gestalt kriegte. Ob die was mit der Wirklichkeit oder mit dem Wesen des Religiösen zu tun hatte, ist die nächste Frage. Also ich denke mal, dass sich vor 60, 70 Jahren, also in Deutschland, bewiesen hat, wie dünn, verflixt dünn der Glaube war in dieser Zeit. Und in meiner Biografie habe ich erlebt, also ich komme aus einer sehr, also kirchenkritisch zu sagen, reicht nicht, also eigentlich religionskritische Familie, und bin zum Entsetzen meiner Eltern rückfällig geworden. Also das möchte ich eigentlich zum Trost sagen, dass ich glaube, dass dass Glaube nicht durch Elternhaus, gewohnte Gebete, Gewohnheit und so weiter weitergegeben wird. Der Geist weht, wo er will. Also ich glaube, wir brauchen gar nicht so viel Angst zu haben, dass alles noch viel, viel schlimmer wird. Und vielleicht ist es wirklich so, dass wir uns freuen können, dass einiges zusammenbricht. Und wer längere Zeit in einem Pfarrgemeinderat gearbeitet hat, der findet da manchmal schlimmere Zustände als vor der Kanzel. Also das ist jetzt nicht so, finde ich, dass die Laien das hoffnungstragende Gegenbild zur Institution, also zur religiösen Institution sind. Also ich habe eigentlich Vertrauen, dass der Geist sich als stärker erweisen wird, als das, was ihn bremsen will. Also der zweite Punkt, den ich gerne ansprechen würde, also da werden Sie bestimmt nicht darauf antworten müssen, aber ich frage Sie, ob ich Sie nach einem Bekenntnis fragen darf. Ja, fragen Sie mal. Ja, genau. Ja. Also die Frage ist, also Sie haben, für mich ist in dem Vortrag deutlich geworden, wie sehr Sie der Lebensmodus Jesu begeistert. Und ich denke, dass das, dass Ihre Biografie in großem Maße bestimmt. Die Gretchenfrage ist, macht die Vorstellung eines personalen, lebendigen Jesus oder der Auferstehung Jesu für Sie Sinn? Jenseits der mythologischen Vorstellungen. Darf ich nicht verstehen? Was macht ja. Also also der Gedanke kann ich gar nicht sagen, das Erleben oder dann das Vertrauen auf einen personal lebendigen Jesus, macht das für Sie Sinn oder ist das für Sie ein mythisches, missverstandenes Bild? Nein, das ist missverstanden. Alles missverstanden. Also ich kann nicht alles beantworten. Ich kann nur sagen, ich habe heute Nachmittag vor Lehrerinnen und Lehrern gesprochen. Da habe ich versucht, die heutige Glaubenssituation als eine Entwicklung der letzten 500 Jahre zu beschreiben. Ich habe gesagt, dass zur Zeit, in der die deutsche Literatur entstanden ist, die deutsche Klassik, die Zeit Goethes, Schillers, Lessings und dergleichen, dass das eine Zeit war, in der die deutsche Literatur weitestgehend von Pfarrersöhnen des evangelischen Pfarrhauses bestimmt worden ist, während in dieser Zeit kein einziger Katholik Autor war. Aber dass in dieser Zeit bereits schon eine Kirchendistanz sich entwickelt hat, die sich dann, habe das nachverfolgt durch die weiteren Generationen, die sich dann bis in die heutige Situation hinein fortsetzt. Was wir heute erleben, das, was ich knapp beschrieben habe, das lässt sich aus voraufgehenden Jahrhunderten heraus plausibel machen und darstellen. Also insofern habe ich nicht nur von der Gegenwart gesprochen, ich habe aber auch gesagt, ich habe in den 50er Jahren Theologie studiert. In diesen 50er Jahren war die Gesellschaft nicht so religiös, wie sie heute religiös ist. Die heutige Welt ist religiös wacher. Das theologische Fragen, das religiöse Fragen der Menschen ist breiter, tiefer, intensiver, eigenständiger. Es hat ein sehr großes Spektrum entfaltet, nur dass diese religiöse Sensibilität das Interesse sich vielfältig verzweigt und darstellt und dass eigentlich die damit verbundene Dynamik kaum auf die Mühlen der Kirche geht. Also das könnte man dazu sagen. Wenn Sie nun wissen wollen, inwieweit ich was von auf den personal gestandenen, aufgestandenen Christus glaube, muss ich Ihnen sagen, dass ich all die damit verbundenen Fragen als Fragen noch nie habe loswerden können. Und da mögen Sie nun aus deuten und sagen, mit anfangen, was Sie wollen. Ich sage nur so viel. Es ist notwendig, dringend notwendig, dass die Kirche statt ständig Antworten zu haben, mal endlich fragen lernt. Und diese Fragen, die ich mir stelle, wünsche ich denjenigen, die kirchliche Verantwortung haben. Und wenn sie diese Fragen an sich nicht aufnehmen und nicht selbst, meinetwegen bis in die Schlaflosigkeit, und bis in die Identitätsverwirrung hinein verfolgen, dann wird diese Kirche nicht mehr das Sprachrohr der Welt sein. Insofern sage ich einmal, ich kann mit den Fragen leben, dass die Fragen auch Hoffnungen noch in sich zulassen, gebe ich auch zu, aber manches muss zunächst einmal mehr als Frage im öffentlichen Raum der Kirche stehen können und als Frage auch diskutiert werden. Wenn man so Ihren Ausführungen folgt über Jesus und Paulus, dann könnte man provokant sagen, wenn Jesus zur Zeit des Paulus wiedergekommen wäre, hätte er doch dem Paulus sagen müssen, ein großes Missverständnis. Du hast mich nicht begriffen. Denn es ist ja eine ganz andere Botschaft, die Paulus vertritt als Jesus. Ja. Und im Grunde verdeckt doch dieser Paulus den Jesus ganz. In der ganzen Kirchengeschichte, haben Sie auch gesagt. Ich frage mich natürlich, wie kann die Kirche 2000 Jahre bestanden haben, aufgrund dieses großen Irrtums? Ja, wenn Sie doch meinen, dass der Bestand von 2000 Jahren reich an göttlicher Garantie ist. Aber die hätte doch vorher. Aber der Buddhismus hat noch ein Jahrhundert mehr. Ja, also so können wir nicht, die 2000 Jahre sind kein Argument. Aber das große Missverständnis. Jetzt reden wir mal nicht vom Missverständnis, sondern reden wir mal davon, dass Paulus eben hier ein anderes Programm hat. Und ich würde sagen, in einer gewissen Weise hat das Christentum in diesen 2000 Jahren sich auch selbst missverstanden. Auch alle Dogmen. War alles falsch. Nein, ich würde so sagen. Das Christentum hat seine Glaubwürdigkeit darin gefunden, ist dadurch Salz der Erde, Stadt auf dem Berge, Licht der Welt geworden, als es durch zahllose Bekannte und noch viel mehr Unbekannte, immer im Unbekannten gebliebene Menschen durch die Praxis der Liebe beglaubigt worden ist. Wenn ich das auch durch die Geschichte durchziehen soll, indem unter Ambrosius das Goldgeschirr verkauft wurde, um Gefangene loszukaufen, indem Martin von Tours, jetzt mal im Bild, im Symbol gesprochen, seinen Mantel geteilt hat. Indem Elisabeth von Thüringen oder Franz von Assisi in einer Weise den Abstoßenden, den Randständigen und Ausgestoßenen in die eigenen Arme genommen hat und ihnen Würde zurückgegeben hat. Indem Damian de Veuster die Aussätzigen und Entstellten auf irgendeiner Molukkeninsel mit ins eigene Schicksal eingenommen und so weiter. bis zu Martin Luther King, bis zu Oscar Romero und wie die Menschen alle heißen, bekannt und bekannt. Das ist das Christentum, dass man Salz der Erde, Licht der Welt, Stadt auf dem Berge nennen kann. Das ist das Programm Jesu. Das andere ist Lehre und die permanenten Lehrstreitigkeiten, die bis in die Widerwärtigkeiten hineingeführt haben und heute noch führen, das ist, hat nichts damit zu tun. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für ein Fragment Ihres Vortrags, der unmittelbar damit zu tun hat, was Sie eben als Antwort formuliert haben. Das ist die Perspektive, die Sie nannte, dass Gläubige und Atheisten auf einem sehr guten Fundament zusammenarbeiten können, bezeugen. Man nennt mich manchmal einen Atheisten, das bin ich nicht. Wie die Leser der NLZ wissen, bin ich ein Mensch ohne Gottesglauben, das ist was anderes. Ich bin fest überzeugt, dass man diese ganze Diskussion tatsächlich zurückführen muss zu der Frage, was war an dem Leben Jesu wertvoll für uns heute, und das wertvoll auch für einen Menschen ohne Gottesglauben ist praktische Nächstenliebe. Brauchen wir das Christentum noch, weil, ich sage mal jetzt etwas provokant, wenn wir abends zusammen essen, jede Kultur kennt das, dass Gemeinschaft stiften ist. Ist das nicht so etwas, was auch gerade angesprochen wurde oder jetzt auch vom Vorredner, ganz schnell in die Ecke des Humanismus gestellt? Ist das denn jetzt ein Unterschied christlich und humanistisch? Eins ist mir zu kurz gekommen, nämlich die Gottesbeziehung, die Jesus ja wahrscheinlich nur gehabt haben muss. Glaube ich zumindest. Und wenn wir denn ein Christentum brauchen, wie sähe dann, ja, da muss ich nochmal drauf zurückkommen, ein, auch wenn das schon wieder in Richtung Dogmatismus geht, steht ja jedes Bekenntnis in Gefahr, wie sähe denn so ein Bekenntnis aus? Also das Letzte kann ich so mit 1, 2, 3 Sätzen gar nicht beantworten, wie so ein Bekenntnis aussehen. Das ist auch nicht meine Aufgabe, das jetzt formulieren zu können. Eine andere Frage ist die, inwieweit das nicht eventuell durch einen Humanismus bereits abgelöst ist, wie Sie meinen. Also, ich erzähle mal eine Geschichte, die was mit der Tischgemeinschaft zu tun hat. Die Geschichte stammt aus einer isländischen Chronik des Mittelalters, aber berichtet einen Vorgang, ob ereignet oder nicht ereignet, ist letzten Endes egal, weil das Denken, das sich darin äußert, real ist. Es berichtet aus der Zeit um 970, als Dänemark mit dem ersten, zweiten König christlich geworden war, aber das ganze dänische Königtum noch germanisch-heidnisch geprägt. Also, da hatte ein Gefolgsmann des Königs Magnus Olafsson einen Angehörigen der Königsfamilie erschlagen, Rögenwald, und war dann flüchtig geworden, weil der König, das wusste er, nun den erschlagenen Angehörigen rächen musste. Wenn er das nicht tun würde, würde er seine Ehre verloren haben und er könnte nicht König bleiben und er könnte überhaupt nicht noch ehrenvoll in seiner Gesellschaft leben. Also schickt er Verfolger, Häscher aus, ohne den Untergetauchten auftreiben zu können. Einige Zeit später gibt eben dieser König ein Gastmahl seinen nächsten Getreuen und Mitarbeitern. Die stehen noch an gedeckten Tischen am Strand, es ist Wikingerzeit, sehen in der Ferne vom Waldrand eine Gestalt sich lösen, die mit ungewöhnlicher Hast hier auf die Festgruppe zugelaufen kommt. Beim Näherkommen erkennt man einen etwas verwildert sturmigen Mann, der eilt dann zum Entsetzen aller, weil er das heilige Gastrecht des Königs als Gastgeber ignoriert. Der stürzt auf den gedeckten Tisch, nimmt einen Laib Brot, bricht von dem Brot einen Brocken, steckt ihn in den Mund und isst. Der König entsetzt über dieses völlig ungewöhnliche und mit allen heiligen Rechten der damaligen Zeit überkreuzgehende Verhalten, geht auf den Mann zu und stammelt: Wie heißt du? Der sagt: Ich bin Jarl Thorfinn. Der Name Thorfinn erinnert noch an Thor, den germanischen Gott, also an eine noch nicht christlich geprägte Welt. Der König ringt mit seiner Fassung, schließlich stammelt er: Wahrhaftig, Thorfinn, ich hatte bei meiner Ehre geschworen, sollten wir uns je wieder begegnen, würdest du nicht lebendig davongehen. Nachdem aber dies hier geschehen ist, muss Friede zwischen uns sein, und er lädt den Todfeind an seinen Tisch. Das ist das vorchristliche germanische Denken über die Heiligkeit des Tisches. Was da vom Tisch des Hauses genommen wird, das ist mit dem Frieden des Hauses durchtränkt. Und selbst wenn über eine List der flüchtige Thorfinn wusste, er kann nirgendwo mehr auftauchen, er wird auch bei Fremden keine Existenz haben. Das war seine List, durch Überrumpelung vom Tisch des Königs ein Stück Brot. Es hätte auch ein Schluck Wasser sein können, zu bekommen. Diese Tradition, dieses Denken vom Tisch, ist auch in der biblischen Welt wie auch in anderen Kulturen anzutreffen. Jetzt können Sie das nur humanistisch nennen. Sie können aber auch sagen, wenn Jesus jetzt eine offene Tischgemeinschaft führt und sagt, diejenigen, die hier an den Tisch genommen werden, die nehme ich voll ernst und ganz an, dann ist das etwas, dann ist das meinetwegen ein Humanismus, über den hinaus auch ein Christentum nicht führen muss. Denn hier wird etwas deutlich gemacht, was schließlich sogar die Achtung oder gar die Liebe zum Feind mit einschließt. Unser Problem ist, die Abendmahlsgeschichte so kultisiert zu haben, dass die Mächtigkeit dieses Denkens und dieser Traditionen mehr oder weniger ausgeschlossen wird. Hätte ich die Aufgabe, sagen wir mal, einen Konfirmandenlehrgang oder Kommunionlehrgang Kinder vorzubereiten, ich würde das ganz anders machen. Ich würde denen diese Geschichte auf einen Zettel schreiben und sagen, der müsste 4 Wochen in der Hosentasche haben, die Jungs und die Mädchen. Einfach deswegen, damit sie bei jedem Griff in die Tasche die Geschichte spüren und nicht vergessen. Weil ohne eine solche Geschichte, das, was wir Tischgemeinschaft nennen, billig, belanglos ist. Sowas gehört dazu. Und jetzt würde ich sagen, brauchen wir das Christentum? Wir brauchen eine Welt, in der das darüber hinaus, dass den Menschen seine Würde belässt, dass eine prophetische Dimension noch hat, die gegen den Brauch und die Gedankenlosigkeit und die Blasiertheit und wenn man so will, gegen die Stumpfheit des Lebens angeht. Ja, das brauchen wir. Das brauchen wir von verschiedenen Seiten. Und das Christentum hat ein Potenzial, das dafür geweckt werden kann. Also. Aus der Seele gesprochen, wenn Sie so ansprechen, in welcher Notsituation Sie sind. Es tut mir auch in der Seele weh. Denn die Kirche hat eine so unglaublich wertvolle Botschaft zu überbringen und missversteht teilweise ihre eigene Botschaft. Und wenn Sie sagen, wir müssen, um das zu ändern, an den verlorenen Anfang wiederkommen und ihn wiederfinden, dann möchte ich aber behaupten, dass wir da nicht nur durch Exegese oder rationale Theologie dieses Loch in den Glaubenszukenntnis füllen können, sondern es wäre um den geschichtlichen Jesus wiederfinden, okay, das ist sehr wichtig, aber dann schauen, aus welcher Quelle hat er geschöpft. Wie konnte er zu diesem enormen Lebensmodus finden, zu seinen Aussagen, zu seinen Sprüchen? Und dafür ist mir klar geworden, dass Jesus war ein sehr kontemplativer Mensch. Oder wie gesagt, er hatte eine tiefe Gottesbeziehung, je nachdem, wie wir jetzt Gott auch verstehen, diesen Ausdruck, was wir eben Gott nennen. Und für mich ist eine große Hoffnung, dass vielerorts jetzt dieser vergessene Weg der Christenkontemplation entdeckt wird immer mehr. Man sieht, dass dann auch Klöster oder so wieder nicht nur frequentierter sind, sondern auch mit Leben gefüllt werden. Und der Mensch hat Fähigkeiten, die über die Rationalität hinausgehen. Und daraus hat Jesus geschöpft. Und wenn wir das finden, jetzt hier in uns, in unserem Leben, dann brauchen wir nicht nur dem historischen Jesus nachzugehen vor 2000 Jahren oder so, dann wird das hier lebendig. Dann wird der Glauben nicht eine Zumutung, ein für Wahrheit, sondern dann wird er Gewissheit. Und das, finde ich, ist die Chance. Ist das die Chance? Die Chance, den Anfang zu finden und wieder lebendig zu werden und die Botschaft nicht nur rational zu verstehen, sondern sie zu finden und dass sie wieder Kraft hat. Ich will dem in keiner Weise widersprechen. Ich möchte das, was meine Frau gerade gesagt hat, ergänzen. Und zwar hat mich das sehr berührt, wie Sie gesagt haben, zu Anfang über dieses Loch. Glaubensbekenntnis. Wenn man dieses Loch mal nachempfindet, das wirklich zulässt und sich spürt und immer tiefer in dieses Loch hineingeht, dann wird man irgendwann das Himmelreich in einem entdecken. Und das ist genau das, was man auf dem kontemplativen Weg eben auch kann und eigentlich machen muss, wenn man selbst lebendig werden soll. Ja, und das Reich Gottes ist in euch, möchte ich nur. Ja, aber auch andersrum. Ja, da kann man ganz kurz kommen, wir machen die aber in 5 Minuten machen wir es. Ja, die Begriffe Glaubensbekenntnis oder einfach mal, Herr Ratzinger sagt in Erfurt, der Glaube ist nicht behandelbar. Hier in der Schiffskirche höre ich da Sonntag, wir bekennen unseren Glauben. Ich denke, man meint mehr Bekenntnis, Lehre und so diese Dinge. Was ist Glaube? Herr Lehmann hat ein ganzes Semester darüber referiert. Der Glaube, das ist Glaubensbekenntnis. Geht das überhaupt? Glaubensbekenntnis. Ich bin ein Suchender nach dem Glauben. Amos sagt, sucht mich, dann werde ich erleben. Das ist ein Programm, ist das. Nicht? Dann, Glaubensbekenntnis. Geht das überhaupt? Wir bekennen unseren Glauben und alle stimmen vollmundig mit ein. Diese Dinge, die Sie anfangs da nannten, das ist natürlich klar. Mit Weihwasser durch und so geht das. Also die Theologie unterscheidet jetzt mal für eine Minute fachlich. Qua und Quae, ja. Fides qua und Fides Quae. Ja, ja. Das eine ist der Glaube, der gewissermaßen existenziell gelebt wird. Ist etwas, woraus das Leben seinen Schwung, sein Engagement, seinen Inhalt bezieht. Das andere ist der für Wahrhalte Glaube, der alle möglichen Inhalte hat, und ich habe gesagt, der sogenannte Weltkatechismus zählt knapp unter 2800 Punkte. Was da alle drinsteht, wissen die meisten nicht. Wird auch nicht verlangt, dass sie es wissen. Sie sollen dem aber pauschal gewissermaßen zustimmen, weil das zum vollen kirchlichen Glaubensverständnis gehöre. Ein derartiger Wahrhalteglaube, der ist noch nie über, ja, im Grunde ist der noch nie mit der tatsächlichen Lebenspraxis verbunden gewesen. Ein solcher Wahrhalteglaube, der kann dann beispielsweise sagen, dass Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde, und der Zeitgenosse kann sagen, ich weiß nicht, was die damit meinen und wie ich mir das vorstellen soll. Das lasse ich einfach mal. Insofern hat es unendlich viele Glaubensinhalte, die für das gelebte Leben der Menschen keine Relevanz besitzen. Entscheidend ist eigentlich, aus welchem Impetus heraus sein Leben mit Inhalt, Engagement und all den anderen Werten, die die Welt in Gang halten, verknüpft. Wir haben eine ganze Reihe Fragen gesehen und ich habe den Eindruck, dass wir auch in etwa durchgehen. Also, das ist wahrscheinlich gut gerade hier. Was ist aus diesem Frage geworden? Was ist aus diesem Vater in dem Roman? Wir glauben Gott. Hätte es glauben können, wenn wir die Rente ohne Gott zu tun. Ja, da bin ich nicht aufgehängt worden. Weiß ich nicht. Doch, ihr weißt es. Sie weiß es. Ja, ihr habt die Quelle wiedergefunden. Und zwar durch junge Leute, die den Glauben weitertrugen und auf ihrem T-Shirt trugen die die Aufschrift, der Himmel ist kein Ort. Also